Cabos wissen, wer der Babo ist. Hafti Abi ist der, der im Lambo und Ferrari sitzt. Und die Arabi Money Rich wissen, wer der Babo ist. Attention, mach bloß keine Haare kurz, bevor ich komm und dir deine Nase brech. Wissen, wer der Babo ist. Immer noch derselbe Chabo Bitch, den du am Bahnhof triffst, wie er gerade Nasen snifft. Wissen, wer der Babo ist. Wissen, wer der Babo ist. Cut Kopf ab, Mortal Kombat, Vollkontakt à la Ong Bak, komm ran, Opfer. Du bist Honda, ich Sagat, nicht Link von hinten, ich hau dich von der Sacker. Wenn du Kusuna Sumo ficke ich mit nem Pushkick. Was los, du Hurensohn, komm wieder, wenn du Luft kriegst, Pussy. Muck bloß nicht auf hier, du Rudi, nix mit Hollywood, Frankfurt, Brudi. Du kannst Wing Chun und Kung Fu wie Bruce Lee, Kampfstil, Tujeli, Amishiki Kudi. Magnums und Uzis durchlöcherten den Tatort Olum und du liegst danach dort rund rum Straßenmorde, Tagesordnung. Amina Kodum, es gibt um schwarze Porsches mit den Magnum Motors, Vollgas, Monte Carlo, Turnala, Formula Uno, Hafti, Abi, Babi, Straßenstar, international, Pidgey, Kurdistan, ich mach's auf die Babo. Chabos wissen, wer der Babo ist. Hafti Abi ist der, der im Lambo und Ferrari sitzt. Auch die Arabi Money Rich wissen, wer der Babo ist. Attention, mach bloß keine Haare, Cats, bevor ich komm und dir deine Nase brech. Wissen, wer der Babo ist. Immer noch derselbe Chabo Bitch, den du am Bahnhof triffst, wie er gerade Nasen snifft. Wissen, wer der Babo ist. Wissen, wer der Babo ist. Wissen, wer der Babo ist. Was los, Babu? Was los, Junge? Ich bin der Babo. Nein, das machen wir nicht so. Das ist doch schlecht. Wieso nicht? Ganze Folge so. Dumme Scheiße. Hau die Tasten, Junge. Halt die Fresse. Mach das Video richtig jetzt. An. Mach das Ding an, Alter. Halt deine Fresse, Junge. Du Nutte. Machen wir nochmal von vorne, oder was? Nein, machen wir jetzt. Komm. Hallo. Hallo, Leute. Was geht bei euch? Ich bin der Babo. Babo, was geht bei dir? War alles gut, Junge. Und bei dir so? Fuck. Ja, dies, das und so. Dies, das. Ja. Du dumme Nutte, du Wichser, du. Okay. Das, so ach, das war's jetzt tatsächlich schon. Komplette Sendung war's. Das war's. Schön! Ja. Ereignisreicher Tag heute. Unfassbar spektakulärer Beginn. Ja, und zwar mit Aufstehen. Mit. Ja. Ach so, meinst du das, ja? Ach so. Nee, übrigens, ja, ich bin auch um 6 aufgestanden. Chris, wir dürfen keine Witze machen. Warum nicht? Der Spaß ist vorbei. Jetzt fällt's mir ein. Eigentlich ist es fast zu spät. Der Spaß ist vorbei. Warum denn? Wir sind auf der Zielgeraden. 45 Likes. 45 Likes. Was? 45 Likes, Babo. Ich sag nur eins, unsere Hörer. Sind die Besten? Naja, aber zumindest mal die Schönsten. Das muss erstmal reichen. Ich bin wirklich so stolz, dass wir... ich bin so überwältigt, dass wir Hörer haben, die uns liken. Ja. Die es möglich machen. Ich meine, die Androhung, dass wir Twitter ausschalten... Nee, Facebook. Ja, das, wenn wir nicht genug Follower bei Facebook haben, killen wir Twitter. Machen wir es aus. Alles. Twitter und Facebook. Und machen wir wieder Studio VZ und wie ist das andere? MySpace. Trotzdem, ja. Genau, die beiden Sachen machen wir dann wieder auf. Ja, und wir steigen dann natürlich aktiv bei Halt die Fresse TV von Agro Berlin ein. Ja, so sieht's mal aus. Hafti. Hafti Haftjunge. Du Rudi, Junge. Du Rudi. Hafti Haftung. Haftcreme. Das war einer von den Schlümpfen, ne? Hefti, oder? Ja, das ist er. Falls man sich wundert, das ist MMA Radio. Wie es lebt und lebt. 26 Bitches und. Establish one at 7, klick, klick, boom, Junge! Genau so sieht's aus. Ich ziehe mein Ding nach hinten. Es macht Klick. Was sagst du? Du bist ein Fick. Ja, wir üben. Es gibt bei den MMA Radio Official Song von, ja. Von Hafti und Hefti. Ja, und ab. Von Strumpfine. Der alten Dreckshunde, genau. Der. Deine Suppe in der Puppe, sag ich dann nur. Mein Gott. Ich trinke Champagner, mein Freund fährt nur einen Panda. Ja, ich glaube, Chris, wir sollten vor der Sendung weder trinken noch Videos angucken. Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass diese ersten Minuten unheimlich verwirrend sind für so einen überhaupt nicht. Durchschnittlichen Zuhörer. Naja, gut. Ja, Gott sei Dank nicht. Wir haben ja nur die beste, die Speerspitze des Zuhörerschafts. Boah, war das schon wieder anstrengend. Ich habe zweimal in diesen ersten zwei Minuten einen Stepsel aus dem Auge gezogen. Ich könnte kotzen! Gut, kotzen könnte auch Cain Velasquez. Was denn da los? Verletzt. Nein! Am Dienstag wurde er operiert. Schon? Ja. Er fällt bis Ende 2014 aus. Moment. Könnte auch, wenn es gut läuft, ein bisschen früher sein, aber vor Herbst 2014 wird es wohl nichts. Was hat er, Knie? Nee, Schulter. Kapselriss in der Schulter. Das hat er sich zugezogen im Kampf gegen Junior dos Santos und dachte aber danach erstmal, nö, das ist ja schon ganz okay. Dann muss es irgendwie wieder... War da nicht irgendwas, dass Dana White gesagt hat, er ist verletzt oder irgendwer hat gesagt, er ist verletzt und er weiß gar nichts davon? Ja, es gab diese Sperre, diese wie lange ging denn die? Ich glaube sogar 6 Monate hat die Commission ihn gesperrt und hat er gesagt, also ich weiß nicht, was das Problem ist, ich habe mich nicht verletzt. Und es war wohl auch so, dass er... Also die Schmerzen und die Probleme kamen erst später, nicht direkt im Kampf oder kurz danach, sondern ein bisschen später. Dann waren sie beim Arzt Kernspin gemacht, der hat erstmal nicht so viel entdeckt, der zweite hat was entdeckt, hat aber dann empfohlen, erstmal das Ding ruhig zu halten und abzuwarten. Und dann waren sie wieder bei einem, der hat gesagt, nö, alles wieder okay. Und der nächste hat dann gesagt, naja, es sieht doch nicht so gut aus, ich würde operieren. Dann haben sie das Ding auch operiert. Und es ist nicht dieselbe Schulter wie die er sich 2011 da schon kaputt gemacht hat im Kampf gegen Brock Lesnar. Es ist also die andere. Und das Blöde ist halt natürlich, dass er jetzt länger ausfällt. Auch sein ganzes Team sagt, dass es ein sehr ungünstiger Zeitpunkt ist, um sich zu verletzen. Und warum? Gibt es denn da einen günstigen Zeitpunkt? Naja, er schwebt halt gerade auf so einer Art medialer Hypewelle, würde ich fast schon sagen. Und das hätten sie wahrscheinlich gerne mitgenommen. Also der Kampf gegen Fabrizio Verdum ist ja mehr oder weniger schon eingetütet gewesen. Das Ganze sollte in Mexiko stattfinden. Also es stand halt einfach schon so ein Masterplan fest. Mhm. Und dann hat seine Schulter einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wird natürlich interessant sein, was jetzt mit Fabrizio Verdum passiert, der eigentlich den Titelkampf bekommen sollte. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat Dana White sich mit Fabrizio getroffen und ihm gesagt, pass auf, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du wartest, bis Cain wieder fit ist, dann bekommst du deinen Titelkampf. Mhm. Oder du triffst auf den Sieger zwischen Josh Thompson und Travis Brown, die ja 170 aufeinandertreffen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, ob es 170 war oder 169 war es, glaube ich. Da treffen die beiden, glaube ich, aufeinander. Aber müsste ich jetzt fast schon schwindeln, könnte man sagen. Ja, das ist natürlich wirklich ein bisschen doof gelaufen. Das ist bitter, ja, gerade wo wir ja jetzt auch, oder wo ich mitbekommen habe, dass es eigentlich in den letzten Jahren gar keinen großen World Heavyweight Heavyweight World Champion gab, der einen richtigen Run kreieren konnte. Ne? Jetzt ist ja Cain Velasquez mit 2 Siegen endlich mal an den Start gegangen und kann es leider nicht ausbauen. Momentan. Erstmal nicht, genau. Aber nicht. Ja, wird natürlich interessant sein, wenn er dann Ende des Jahres oder im Herbst 2014 zurückkehrt. Wie sehr hat ihm diese Pause geschadet? Denn als er das letzte Mal so lang verletzt war, nämlich als er die andere Schulter sich verletzt hatte im Kampf gegen Brock Lesnar, fiel er ja auch ein Jahr aus. Und bei seinem Comeback hat er dann gegen JDS verloren. Allerdings muss man dazu sagen, da war er dann auch nicht ganz in bester Form, sondern war auch ein bisschen angeschlagen oder war verletzt und ist trotzdem in den Kampf reingegangen. Aber dennoch, sowas könnte ich mir schon vorstellen, dass das mental eine Rolle spielt. Mhm. Bin ich mal gespannt. Also das stimmt, ja, dass es im Hinterstübchen rumschwebt. Mhm. Ja. Weil da kann man ja auch nach der Niederlage gegen Brock Lesnar als der unangefochtene Superstar im Heavyweight in Sachen MMA kam er aus der ganzen Geschichte raus und dann wollten alle den unumstrittenen Heavyweight-Champion sehen, wie er JDS besiegt und dann ging es halt doch in die andere Richtung. Also sollte da nochmal irgendwie jetzt Nachrichten irgendwo rausfallen, da wären wir euch das natürlich brühwarm. Hand aufs Herz, du! Ja, sie sieht's aus. Wenn wir schon beim Thema Heavyweight sind und Cain Velasquez, dann darf natürlich einer nicht fehlen, Chris. Es ist dein Lieblings-Heavyweight. Alistair! Dein Lieblings-Heavyweight? Na, welcher denn wo? Alistair! Junior, dachte ich wäre. Ach so, ja, also, gibt's da Neuigkeiten? Naja, er hat nur mal sich geäußert, gegen wen er gerne antreten würde als nächstes. Mhm. Und lustigerweise sagt er auch, also aus seiner Sicht würde es Sinn machen, wenn er als nächstes gegen den Sieger aus Travis Brown gegen Josh Barnett kämpfen würde. Ja. Allerdings hat er das Interview gegeben, bevor sich oder bevor Ken das Velasquez rauskam, Cain Velasquez, genau, und dass Fabricio Werdum jetzt sozusagen auch noch die Möglichkeit hätte, Travis Brown oder Josh Barnett vor die Fäuste zu bekommen. Weißt du, was mir persönlich am meisten zusagen würde? Wenn sollte Alistair Overeem gegen Frank Mir gewinnen, dann hätte ich Bock auf JDS gegen Overeem. Das wäre cool, ja. Gab's noch nie, ne? Also in der UFC nicht, und ich wüsste jetzt auch nicht, ob das schon mal irgendwo anders gab, aber da hätte ich irgendwie Bock drauf. Ja. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, entweder danach ist Alistair Overeem weg vom Fenster, oder er ist halt definitiv dann der Nächste, der in der Reihe wäre für einen Titelkampf nach Werdum. Also das wäre halt, er hat doch bei 169 diesen Fight gegen Frank Mir, ne? Wo es mehr oder weniger um sein... Um alles geht. Du oder die für beide. Genau. Und wenn er das gewinnt, klar, es gibt schon noch andere Competition in der Heavyweight Division, aber... Ja, Stipe Miocic. Der ja auch um den Dreh herum einen Kampf hat. Haben wir neulich ja erst verkündet. Wann war denn der Kampf gleich nochmal? Der trifft bei 170, war das nicht bei 170? Müsste 170 gewesen sein. Nee, da war es nicht. Dann gucken wir mal bei 171 nach. Also nach 69 ist es definitiv. 171 war es auch nicht. War es dann UFC on Fox 10? Könnte es das vielleicht gewesen sein? Genau, bei UFC on Fox 10 trifft Stipe Miocic auf Gabriel Gonzaga. So, also was, ja, auf was ich eigentlich hinaus wollte, ist jetzt mal zu gucken, wer für JDS ranking-technisch Sinn machen würde. Also Werdum ist erstmal raus aus der Verlosung. Dann hast du Cormier, den gibt's nicht mehr. Antonio Silva, den hat er, also den braucht man wirklich nicht nochmal, oder braucht man überhaupt nicht wiedersehen. Wir wollen erstmal Bigfoot gegen... Weiß ich nicht, ob wir das sehen wollen. Muss nicht sein. Travis. Das zweite willst du nicht sehen? Es muss nicht sein. Ich fand das erste genial. Kann man nochmal so lassen einfach. Es kann nur schlechter werden. Kann nur schlechter werden, da hast du natürlich wie immer völlig recht, aber ich möchte es gerne sehen. Wenn es genauso geil wird, will ich es auch sehen. Leider wissen wir es. Ich verstehe aber nicht, warum Stipe Miocic hinter Frank Mir gelistet wird. Ja gut, bei Frank Mir spielt mit Sicherheit auch die Vergangenheit eine Legacy Rolle. Ja, aber aktuell glaube ich auch, dass Frank Mir gegen Stipe Miocic Probleme haben dürfte. Wobei das auch ein interessanter Kampf wäre, wenn die beiden... Ja, ein Heavyweight-Grapple-Fest oder sowas ähnliches, ne? Also sind ja, also Stipe ist ja jetzt nicht der Striker unbedingt. Naja, aber der kann schon. Also er kann, könnte uns der ist schon. Der ist schon auch gut mit den Fäusten, das ist nicht das Problem. Also er hat ja seine sag mal, der alle... Nee, Quatsch, das kann nicht sein, weil gegen Roy Nelson war es Decision... Der hat gegen Shane Del Rosario hat er auf jeden Fall via Knockout gewonnen. Aber ich glaube, er hat auch mindestens noch mal einen Kampf durch Knockout gewonnen. Also, aber kann den jetzt nicht benennen, den Gegner. Gut, aber es wäre mit Sicherheit interessant. Aber für JDS ist es schwierig, weil Velasquez und Werdum fallen offensichtlich erstmal weg. Dann hast du Silva, möglich, dass der mit Hand nochmal was macht, was du schon gesagt hast, Brown-Barnett-Treffen aufeinander. Es will die Crowd, es ist ein Money-Fight. Sonst, du bekommst wahrscheinlich aus beiden Fightern nicht nochmal so einen großen Money-Fight raus. Du könntest es halt nächstes Jahr in Australien nochmal machen. Und zack, hast du wieder eine Stimmung in der Bude. Naja, oder in Brasilien. Da weiß ich nicht, ob Mark Hunt den Stellenwert genießt, den vielleicht in Antonio Silva wiederum in Australien genossen hat. Ah, okay. Aber ey, dieser Fight, der muss ja auch bis nach Brasilien Wellen geschlagen haben. Ja, das denke ich auch. Da kann ich mich irgendwie nicht so richtig festlegen. Ich verstehe natürlich, wenn man den Kampf nochmal macht, aber ich bin der Meinung, einmal reicht. War geil und fertig. Aber dann ist halt die Frage, was kommt als nächstes für die beiden? Also da ist ja jetzt auch nichts in Sicht. Und naja, genau, die dümpeln so ein bisschen, ne? Die sind halt da und fertig. Aber für JDS gegen Overeem sollte der gewinnen, da könnte ich mitleben. Da würde ich mich drüber freuen sogar fast schon. So weit gehe ich jetzt an der Stelle. Das gibt's ja gar nicht. Du bist ja wirklich völlig in Ekstase. Ja, mich kann man nicht mehr halten. So. Also das ist ja irre. Dann BJ Penn. Ich glaube, von dem weißt du noch gar nicht so viel. BJ Penn ist vor nicht allzu langer Zeit, glaube ich, legitim der beste Pound-for-Pound-Fighter gewesen. Es war wirklich ein großartiger UFC-Fighter, der dann irgendwie den Zenit überschritten hat und so richtig nicht loslassen kann vom Octagon, möchte ich fast schon sagen. Mhm. Und ja, gegen Frankie Edgar die nächste Ultimate Fighter Staffel als Coach tätig sein wird. Und für den Kampf gegen Frankie Edgar trainiert BJ Penn bei Nova Uniao. Uniao? Mhm. Und jetzt sagst du, was ist denn Nova Uniao? Ja, das frage ich mich aber wirklich. Nova Uniao ist das erfolgreichste UFC-Team aktuell. Die stellen immerhin zwei UFC-Champions mit José Aldo und Renan Barão. Ja. Und sogar den Bellator-Champion Eduardo Dantas. Der ist auch noch in diesem Team mit vertreten. Und jetzt geht der BJ dahin und lässt sich mal so ein paar Kniffe zeigen, um noch mal ein bisschen was dazu zu lernen und natürlich auch gleichzeitig was von seinem unbeschreiblichen Wissen abzugeben. Ich dachte, das ist eine Meldung wert, weil ja, das Team, wir haben ja privat diese Woche mal darüber gesprochen, welches Team eigentlich so relevant ist. Und das ist natürlich schon, sind natürlich schon Argumente. Wenn du zwei UFC-Champions hast, kann man fast schon sagen, das gehört definitiv zu den Top 3, Top 5 Teams der UFC. Und BJ Penn wird sich da mit einfinden. Ja, zu BJ Penn werde ich dir dann, denke ich mal, was erzählen. Bei Zeiten, wenn es Da mal ansteht. Also das ist auf jeden Fall jemand, da sollte man sich die alten Kämpfe getrost angucken. Immer großartig gewesen. Die nächste Staffel ist ja Ultimate Fighter 19. Das ist die BJ Penn, Frankie Edgar Staffel. Und dann wird es natürlich auch eine Ultimate Fighter 20 Staffel geben. Und Chris, ja, da passiert was, das haben wir hier so vorhergesagt. Denn es wird zum allerersten Mal eine komplette Ultimate Fighter Staffel nur mit Frauen geben. Und das ist nicht alles. Es wird sogar eine komplette Ultimate Fighter Staffel in einer noch nie dagewesenen Gewichtsklasse geben. In der neuen Women's Division? Richtig. Im sogenannten Strawweight. Strawweight? Ich habe mal bei Dikt nachgeguckt, was das auf Deutsch heißt. Papiergewicht. Also echt? Strawweight heißt Papiergewicht. Nein. Und 115 Pfund wäre das, falls jemand mitmachen will. 52 Kilo. Für uns beide wird's eng, Chris. Aber ja, wir haben ja auch Hörerinnen. Ja. Und die könnten natürlich da mit Sicherheit mithalten. Ist natürlich wieder ein Schmankerl fürs Auge wahrscheinlich. Dann 52 Kilo sind halt schön. Na gut, wenn da so eine dürre Pflaume da rumläuft, ist ja auch nicht das Allerschönste. Ach, du bist ja auch immer so dicken versessen, bist du doch schon. Das ist doch ein Fetisch, den du da hast. Aber ja, aber Ronda Rousey. Aber ja, die fette Sau. Aber ja, ich finde, okay, finde die Idee super, dass man sagt, hier... Ja, dass man die neue Division direkt mit so einem Ding startet, das ist super. Ja, der Gewinner von dieser Staffel ist natürlich dann auch gleichzeitig der erste UFC Strawweight Champion. Das ist natürlich schon, gefällt mir. Also das ist was Tolles. Es ist auf jeden Fall mal Talent da. Bei Invicta tummeln sich die ganzen Mädels. Da kommen auch ganz, ganz viele mit rüber. Carla Carla Esparza. Die meisten kenne ich natürlich nicht, aber Carla Esparza kenne ich, weil sie Champion ist bei Invicta. Und ich kenne auch Rose Namajunas. Oder Namajunas. Wie auch immer, weil Rose ist die Alte von Pat Barry. Und die war schon im ein oder anderen Interview zu sehen, wenn Pat Barry irgendwo... Ich habe von Ronda Rousey ein paar Twitter-Bilder in letzter Zeit gesehen, wie sie vermehrt Invicta geguckt hat. Ja, also Invicta haben wir auch schon mal gesagt. Lohnt sich auf jeden Fall, wer Zeit hat, kann sich Invicta ruhig mal angucken. Das letzte Event ist, glaube ich, komplett und kostenlos bei YouTube einzusehen. Mhm. Und ja, ist eine interessante Company. Die auch Invicta so, FC, ne? Ja, die auch so ein bisschen mit der UFC zusammenarbeitet. Dana White hat aber noch gesagt, Leute, macht euch keine Sorgen, wir werden Invicta nicht kaufen. Das ist eine wachsende Organisation, die dafür sorgt, dass neue Girls in diesen Sport reingespült werden. Mhm. Und das ganze Ding werden wir nicht killen. Aber wir wollen natürlich die besten Kämpferinnen in der UFC. Und natürlich widerspricht sie dann so ein bisschen, ne? Du sagst, okay, wir verkaufen die Company nicht, weil sie eigentlich nur förderlich fürs Business ist, aber die besten Bitches, naja, die würden wir dann schon gerne under contract haben. Ja, aber gleichzeitig brauchst du diese etwas kleineren Promotions, die dann auch mal eine Scheißkämpferin ausprobieren, sage ich jetzt mal, und gleichzeitig aber auch wieder versteckte Talente so dann finden. Ricky, Chris, Strawweight? Das war nämlich meine Frage. Ist das bei den Damen die Klasse unter Bantamweight? Nein, ja. Es gibt tatsächlich noch, nein, 115. Es gibt unter Bantamweight gibt es tatsächlich noch das Flyweight, auch bei den Damen. Dann so, ja, das, logisch, klar. Dann kommt das Strawweight. Richtig. Und dann, was kommt dann, weißt du das, ohne zu gucken? Nee, keine Ahnung. Was ist noch leichter als ein Blatt Papier? Airweight? Atomweight. Atomweight, ja. Atomweight. Mhm, das ist aber bescheuert. nee, also das ist schon klar, dass unter dem Bantamweight noch das Flyweight kommt und so. Aber ich dachte, du meinst damit, ob es grundsätzlich dann noch eine tiefere Gewichtsklasse gibt. Haben wir ein bisschen eine ausgelassen, weil es einfach im Strawweight mehr gibt, oder wie? Ich könnte mir das so vorstellen, ja, aber kann ich dir keine Antwort drauf geben, warum es keine Flyweight-Division in der UFC gibt. Ich bin gerade auf Invicta FC. Slash Strawweights. Recherchiere das mal. Ich kann dir sagen, welche Strawweights damit rüberhüpfen. Also wie gesagt, Carla Esparza, Alex Chambers, Claudia Cardinale. Ach, Carla ist Champion, ja. Sehe ich gerade. Claudia Gardela, Phyllis Herrick, was ist das? Beck Hyatt, Emily Kagan, irgendwie, Juliana Lima, Rose Namajunas. Das sind ja fast alle. Tizia Torres, Paige Van Zandt. Oh, ist das die alte von Phyllis Herring auch? Ja. Oh, gute Aussichten. Joanne Calverud oder so ähnlich. Ja, es kommen alle Strawweights von Invicta, kommen alle in diese Staffel. Wollte ich mal sagen, auch Ayaka Hamasaki? Guck mal bitte, weil die ist irgendwie auch ein Champion. Nee, aber nicht Strawweight. Nee, im Strawweight ist die Carla Esparza. Da gibt es doch so eine Asiatin, die ist aber jetzt da nicht mit im Strawweight aufgeführt. Mir fällt jetzt auch nicht mehr. Mizuki Inui? Nee, die hat so einen coolen Spitznamen auch. Wenn es mir einfällt, sage ich es dir, die ist heiß. Hot. Emily Kaga auch? Hagen? Ja. Boah, die sieht aber aus, also meine Fresse. Guck dir mal Paige Van Zandt an, ob das vielleicht zufällig die Frau oder Tochter von Dings Van Zandt ist. Wie heißt der von Sopranos? Tommy. Wie heißt denn der von den Sopranos? Tommy Van Zandt, Silvio Dante. Der heißt auch, also hinten Zandt, nicht Zandt. Paige Van Zandt. Ist das die Tochter vielleicht von ihm? Wer weiß es denn? So ein Name ist ja nicht so häufig, oder? Nee. Aber oh, du musst unbedingt noch Lilyhammer gucken. Ja, bleib ganz ruhig. Wir werden das nachher später irgendwann uns zu Gemüte führen. Obwohl, bei Paige Van Zandt bleibe ich fast schon mal kurz auf der Seite. Das ist, also doch, da habe ich Lust drauf auf diese Division. Sieht gut aus, ja. Einiges sieht sehr gut aus. Gut, also das wird kommen. Tough 20 dann zum September 2014. Kommen wir zu ein paar Fight-Announcements. Für UFC 170 in Las Vegas am 22.02. wurde bekannt gegeben, dass Mike Pyle auf TJ Waldberger trifft. Und dieser TJ Waldberger, das war der so einen unfassbaren K.O. von nicht allzu langer Zeit über sich ergehen lassen musste. Ganz kurz zur Erinnerung, der Main-Event bei 170 ist Daniel Cormier gegen Rashad Evans. Dann haben wir einen weiteren bestätigten Kampf für die UFC-Veranstaltung in London am 8.3., sogar zwei. Und zwar wird Brad Pickett sein Flyweight-Debüt feiern gegen Ian McCall. Oh. Und Brad Pickett dürfte jedem noch bekannt sein aus dieser Schlacht gegen Michael McDonald, als er, glaube ich, zwei oder dreimal zu Boden ging. Und Brad Pickett zeichnet sich schon immer als unglaublich guter Nehmer aus, also der kann viel einstecken und ist natürlich Engländer und wird da auch immer ziemlich abgefeiert und das könnte großartig werden. Brad Pickett gegen Ian McCall, das ist ein Kampf, da beneide ich die Londoner am 8.3. Außerdem wird Gunnar Nelson sein Comeback feiern, oder Gunnar Nelson, besser gesagt, ist ja, glaube ich, ein Norweger oder Isländer, auf jeden Fall oben aus dem Norden, der trifft auf Omari Akhmedov. Wenn du Skandinave sagst, fährst du immer richtig. Skandinave, aber Akhmedov ist natürlich wieder aus Dagestan, ist ja klar, wo soll er auch sonst herkommen. Und wie gesagt, Gunnar Nelson kommt nach einer langen Verletzungspause zurück und hat vor kurzem erst einen ganz schweren Autounfall gehabt. Und zwar ist er auf spiegelglatter Fahrbahn ins Rutschen geraten, er und seine Kumpels, die mitten im Auto saßen, und die haben sich mehrfach überschlagen. Das Auto sah wirklich katastrophal aus, er hat auf Twitter ein Bild davon verpostet, aber alle mit nur ganz, ganz leichten Pläsuren davon gekommen. Glück im Unglück, möchte man fast schon an dieser Stelle sagen. Und 171 hat auch einen weiteren Kampf hinzubekommen. Main Event John Jones gegen Clover Teixeira. Und zwar einen Kampf, Chris, da könnte dein Herz nach oben gehen. Diego Sanchez steigt wieder in den Oktagon und trifft auf Miles Jury. Ja, Miles Jury ist unbesiegt, Lightweight natürlich, logisch. Und wann ist das? Es ist am 15.03. Was ist das für ein Event? UFC 171. Ah, okay, beim Pay-Per-View. Mhm. Genau, also es wird jetzt also noch nicht diesen Fight gegen Conor McGregor geben. Wäre auch zu früh, wenn das schon im März schon stattfinden sollte. Mhm. Ja, das waren eigentlich die heute. Conor McGregor macht übrigens Fortschritte. Ich habe ein paar Rehab-Videos von ihm gesehen. Echt? Kann gehen und so alles. Läuft wieder, ja. Ist also mehr oder weniger unstoppable jetzt right now. Ja, er kann zumindest schon mal Schrittgeschwindigkeit gehen im Ring. Das freut mich. Sagt man eigentlich Ring oder sagt man ausschließlich Octagon? Ja, das ist auch so ein Ding. Wahrscheinlich diese hartnäckigen und Hardcore-Fans, die werden sowas sagen dann wie, oh, die haben überhaupt keine Ahnung, aber da denken wir uns halt, ja, fick dich. Ja, wirklich sicherlich. Genau, das denken wir da. Halt den Bauch, du Wichser. Also du kannst ruhig Ring sagen. Ich habe damit kein Problem. Ich bin da nicht so Nazi-mäßig drauf, dass ich dann sofort durchdrehe. Gut, dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Anliegen, nämlich eine kleine Vorschau auf eine doch, muss sagen, mit Spannung erwartete Veranstaltung am Samstag, UFC on Fox 9. Hm. Ich hab Bock drauf. Verdammte Kacke, habe ich Bock drauf. Die Sacramento-Festspiele. Team Alpha Male steht natürlich im Vordergrund bei der ganzen Geschichte. Vier Kämpfer, Chris, muss ich ganz kurz sagen, vier Kämpfer, die in Sacramento einen Kampf bestreiten werden. Alle Team Alpha Male Guides. Und man darf nicht vergessen, Team Alpha Male hat 2013 nur eine einzige Niederlage erlitten in der UFC. Nur das war der Kampf von Rhea Faber. Nee, das war der Kampf wie heißt der Junge da nochmal? Jetzt habe ich wieder. TJ Dillashaw. TJ oder TJ? Dillashaw auf jeden Fall. Weißt du noch, der Typ, relativ enger Kampf in Brasilien? Stimmt, weiß ich das noch. Ja, also das war die einzigste Niederlage. Ansonsten läuft es für die Jungs. Joe Lozen. Auch mit dabei. Ansonsten läuft es für die Jungs und es gibt einen Titelkampf und das ist immer was ganz Besonderes. Titelkämpfe finde ich jedenfalls, egal in welcher Gewichtsklasse, da habe ich immer richtig Lust drauf. Diesmal geht es um den Flyweight-Titel. Und ich habe natürlich, so investigativ wie ich bin, den ersten Kampf nicht gesehen. Das ist herausragend von dir. Da macht man dir auch wirklich nichts vor. Nein, da macht man mir auch nichts vor. Demetrius Johnson meine Maus auf Joe B, wie ich sage. Joseph Benavides treffen. Das ist eigentlich eine interessante Sache. Demetrius Johnson, wer ihn nicht kennt, er war der erste Flyweight-Champion in der UFC und bislang auch der einzigste und hat sich wirklich von Kampf zu Kampf gesteigert. Also er hatte mit Sicherheit noch so ein paar, Problemchen. In seinen ersten Kämpfen, auch in seinen ersten Titelverteidigungen, habe ich gedacht, ja, der ist schon gut, aber jetzt auch, da ist noch Luft nach oben. Aber er hat sich von Kampf zu Kampf gesteigert. Am deutlichsten konnte man das im letzten Kampf gegen John Moraga, den er in der letzten Runde noch via Submission besiegt hat, davor schon dominiert hat. Und das war schon sehr, sehr beeindruckend. Und also Demetrius Johnson ist schon so ein sehr kompletter Champion, muss man sagen. Schwer zu besiegen, immer gefährlich. Auch wenn spektakulär. Spektakulär ist er natürlich sehr schnell. Auch wenn er nicht so unbedingt als Submission-Spezialist hier geführt wird bei UFC.com, ist der definitiv nicht zu verachten, was seine Submission-Geschichten angeht. Ja, also das ist schon, glaube ich, schon hauptsächlich ein Wrestler, aber hat eigentlich nirgendwo richtig signifikante Defizite. Das ist bei seinem Gegner schon ein bisschen anders. Man muss ich habe ja den Kampf gegen John Moraga gesehen. Ja. Und da ist er ja eigentlich mir in Erscheinung getreten als wahnsinnig geiler Kicker. Ich müsste es mir jetzt wieder auf den Schirm rufen. Also sein Legwork, das ist schon super geil. Und da hat natürlich auch mal den einen oder anderen Flickflack auf Lager, nicht wahr? Ja, aber das habe ich ja auch. Also das passiert mir ja manchmal. Das ist also klasse, dass du da manchmal Sendung, nackt flip. So, sein Gegner, wie gesagt, bei Joseph Benavides. Der ja schon einen Titelfight gegen ihn hatte und verloren hat. Ja, nicht nur diesen hat er verloren. Er hat ja auch schon den Titelkampf gegen Dominic Cruz und hat den verloren. Also er hatte im Endeffekt schon seine Titelkämpfe. Jetzt hat er nochmal die Chance, weil er wirklich unglaublich stark war nach der Niederlage gegen... Ist ja unermesslich jetzt. Nach der ersten Niederlage gegen Demetrius Johnson, dann Ian McCall besiegt, Darren Uyenoyama und dann Formiga natürlich noch, den hat er auch besiegt. Und dann mussten sie ihm eigentlich diesen Titelkampf geben, haben sie auch gemacht. Er ist auch besser geworden, aber er war früher immer so ein Kämpfer, der halt einfach seine Rechte raushaut und hofft, dass die irgendwo trifft und fertig. So, also er wirkte auf mich eindimensional. Obwohl das eigentlich, er gilt nicht als eindimensional, aber für mich war das immer ein bisschen zu wenig, was er im Oktagon gezeigt hat. So, jetzt in den letzten Kämpfen und vor allem in den Kämpfen, wo Dwayne Bang Ludwig in seiner Ecke steht. Da hat er mir dann schon ein bisschen besser gefallen und vor allen Dingen hat er da auch wirklich von Kampf zu Kampf immer wieder bewiesen, dass er sich noch verbessern kann. Und gefühlt müsste der jetzt auf dem Höhepunkt seines Könnens sein. Also einfach so, wenn man die letzten Kämpfe so verfolgt hat, der wirkt schon wirklich jetzt in seiner Prime sozusagen. Und bei Demetrius Johnson habe ich das Gefühl, da ist noch Luft nach oben. Was aber nicht bedeutet, dass er jetzt besser ist als Joseph Benavides. Das ist aus meiner Sicht ein extrem interessanter Kampf, weil ich glaube, dass Benavides Demetrius Johnson definitiv ausnocken kann. Benavides hat Power in seinen Schlägen. Andererseits kann ich mir auch gut vorstellen, dass Demetrius Johnson, solange der Kampf geht, ja, Vorteile finden wird und dann den Kampf für sich entscheiden kann. Weil das ist bei Demetrius Johnson häufig aufgefallen, dass er im Kampf immer stärker wird. Ja, die ersten ein, zwei Runden ist er am anfälligsten. Da hat er am meisten Probleme, wenn man überhaupt von Problemen reden kann. Ab der dritten Runde, vierte Runde ist das dann schon meistens sehr, sehr dominant. Was vielleicht auch eine Konditionsfrage dann ist. Aber prinzipiell ist dieser Kampf wirklich hochinteressant und ich freue mich wahnsinnig auf diesen Kampf. Also das ist wirklich ein von mir mit Spannung erwarteter Kampf, der also wirklich auch fürs Auge viel bieten wird, actionreich sein wird. Da wird es wirklich schnell zur Sache gehen. Es werden wahrscheinlich viele Schläge ausgeteilt werden, könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Kann natürlich auch sein, dass sie dann 5 Runden am Boden sich rumwälzen, aber ja, da steckt man nicht drin, aber wahrscheinlich nicht. Und das ist halt wahnsinnig spannend, weil wie gesagt, für mich ist das die letzte Chance, die Benavides bekommen wird jetzt auf dem Titel. Wenn er das Ding vergeigt, hat er im Bantamweight gegen Dominic Cruz Titelkampf verloren, 2-mal gegen Demetrius Johnson im Flyweight. Tja, dann wird es schwierig, Argumente zu finden für weitere Titelkämpfe und dann hängst du so ein bisschen zwischen den Seilen. Aber ist das nicht auch ein Indikator dafür, dass jetzt Joseph Benavides 3 Titelfights in einem Jahr, anderthalb hatte? Für was ein Indikator? Das wollte ich hier jetzt sagen. Es waren das übrigens, ganz kurz, damit muss ich richtig sagen, es waren 3 in 3,5 Jahren. 3 in 3,5 Jahren? Ja. Gut, dann relativiert sich jetzt meine Aussage, die ich jetzt tätigen wollte. Denn ich wollte fragen, ob das vielleicht ein Indikator dafür ist, dass die Division, wie wir es ja schon öfters gesagt haben, gar nicht so dicht besetzt ist. Ist er auch nicht. Mhm. Das ist, kann man überhaupt nicht abstreiten. Man muss natürlich nochmal dazu sagen, also Benavides hatte einen Titelkampf im Bantamweight und den anderen im Flyweight. Also die Bantamweight-Geschichte war halt, bevor es in der UFC die Flyweight-Division gab. Mhm. Aber wenn du halt so guckst im Flyweight, ja, dann hast du halt John Dodson, der ebenfalls schon gegen Demetrius Johnson verloren hat, auf 2. Ian McCall hat gegen beide verloren. Ja, John Dodson, aber da lass den mal nicht verurteilen irgendwie. Nee, aber ist ja logisch, wenn Benavides hat jetzt die längere Winning-Streak. Dodson hat nach seiner Niederlage gegen Demetrius Johnson nur einmal wieder gekämpft. Dann hat er sich verletzt. Also ist der aus meiner Sicht überhaupt nicht... Impressive gewonnen aber als der letzte Fight, ne? Ja, da gebe ich dir recht, aber reicht natürlich nicht, um gleich schon wieder einen Titelkampf zu bekommen. Ian McCall, der Herr Creepy, der lebt, glaube ich, auch viel von seinem Bramborium. Das ist auch ein guter, also das darf man nicht unterschätzen. Er hat halt jetzt wirklich so gegen mit die Besten im Flyweight Matches bestreiten müssen. Damit meine ich natürlich jetzt nicht Santos, sondern gegen Benavides verloren. Davor gegen Demetrius Johnson 2-mal verloren, ja. Davor gegen Dominic Cruz verloren, das war zwar noch bei WEC, aber dennoch, also der hat es jetzt halt wirklich mit wirklich starken Gegnern zu tun gehabt. Also bei Ian McCall würde ich auch sagen, warte mal den Brad Pickett-Fight ab und dann vielleicht nochmal einen und dann sehen wir weiter. Dann haben wir John Moraga, der hat seinen letzten Kampf verloren gegen gegen Demetrius Johnson. Und eigentlich würde ich behaupten, ist aus meiner Sicht der Nummer 1 Herausforderer noch vor Benavides John Lineker. Aber der hat halt einfach das Problem, dass er das mit dem Gewicht nicht hinbekommt. Und deswegen kannst ach du ja, sehen, der Kasper ist das. Ja. Den finde ich unfassbar stark. Das hast du schon wahnsinnig richtig mal gesagt. So, wenn wirklich dein Körper dein Kapital ist. Ja? Du hast im Prinzip, musst nichts anderes machen, als dich fit zu halten und zu trainieren. Und wenn du halt die eine Komponente von diesen beiden nicht auf die Reihe kriegst, ja, dann tut es mir wirklich leid. Ja, vor allen Dingen, wenn du das Talent auch noch hast. Und wir reden ja hier nicht von 8 oder 9 Pfund, sondern das sind halt oder von Anthony Pettis, ja. Halbes Kilo oder ein Kilo, das er verlieren muss. Und wenn er das nicht hinbekommt, ey, dann kannst du so einem Typen keinen Titelkampf geben. So. Und ab Lineker wird es aus meiner Sicht schon sehr zweitklassig. Formiga, okay, kann ich noch mit beiden Augen sagen, dass der auch noch da oben eine Rolle mitspielen könnte. Aber Carriazo und Elliott, Bagotinov und Gaudinot, das sind alles Leute, die sehe ich nicht in der Liga eines Benavides, eines Demetrius Johnson. Und dann sind wir schon bei dem Thema, das du richtig angesprochen hast. Diese Division ist nicht tief genug, nicht, bietet nicht das, die Menge an Talenten, die du bräuchtest, um hier eine große Competition aufzuziehen. Ist schade eigentlich, weil diese Division ist ja gerade der Garant für spektakuläre Fights. Ne? Aber ich muss auch sagen, du hast ja gerade gesagt, natürlich freuen wir uns, dass es jetzt einen Titelfight gibt bei einem Non-Pay-Per-View-Event. Aber ich muss sagen, es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, oh geil, das ist so richtig so dieses gewisse Geschmäckle. Nein, das ist für mich nett, dass es ein Titelfight ist, aber es ist für mich immer trotz Flyweight, das ist bei mir so nicht so ganz wichtig. Also ich freue mich wahnsinnig halt auf diesen Kampf, weil ich bei den Benavides-Kämpfen zuletzt immer gedacht habe, Mensch, wenn er die Leistung gegen Demetrius Johnson gezeigt hätte, dann hätte das einer der besten Titelkämpfe, also in diesen leichten Gewichtsklassen sein können. So. Also die Geschichte gegen John Dodson, also zwischen Demetrius Johnson und John Dodson war ja schon gut. Aber ich glaube, Benavides hat aktuell noch ein bisschen die Nase vorne gegenüber Dodson, wenn man mal so die beiden Verfolger von Demetrius Johnson vergleichen würde. Und ja, wie gesagt, also ich fiebere auf diesen Kampf wahnsinnig hin und freue mich tierisch auf 5 Runden. Ich hoffe wirklich, dass es auch 5 Runden geht. Von mir aus können die sich in der 5. Runde ausknocken. Aber das wird eine geile Nummer. Da bin ich mir relativ sicher. Und gefühlt, ich kann irgendwie nicht gut mit gutem Gewissen gegen Demetrius Johnson wetten, weil ich finde wirklich, der macht sich von Kampf zu Kampf, der ist schon mit das Beste im Flyweight aktuell. Deswegen, ich kann mich nicht entscheiden. Also Benavides würde mich jetzt auch nicht extrem überraschen, wenn der das Ding gewinnt. Dieser Kampf findet auf Augenhöhe statt und was es so spannend noch zusätzlich macht, ist halt einfach, dass ich glaube, das ist die letzte Chance für Benavides und für Pistole sitzt ihm definitiv auf der Brust. Es ist ein unglaublicher Druck für Benavides jetzt nach so vielen Niederlagen, ne? Nee, überhaupt keine Niederlagen. Titelniederlagen. Titelfight-Niederlagen. Das ist ja fast, kann man das schon im MMA sagen, das ist das Uriah Faber-Syndrom? Können wir das schon ärztlich so festhalten? Ja, ich würde es deswegen nicht so festhalten, weil ich glaube, dass bei Uriah Faber das Spezielle noch dazu war. Also das ist, ja, obwohl, das kannst du jetzt hier auch bei Benavides sagen, dass er halt, wenn er keinen Titelkampf hat, immer so stark ist, dass du ihm relativ schnell wieder einen Titelkampf geben musst. Also das ist bei Benavides eigentlich fast auch schon so. Ja, von mir aus nennen wir es das Uriah Faber-Syndrom. Aber ich hoffe irgendwie, dass es auf die Reihe kriegt. Andererseits würde ich mir wünschen, dass Demetrius Johnson diese beeindruckende Serie fortführen kann. Der ist ja seit Ewigkeiten unbesiegt. Ich glaube irgendwie seit fast 4 Jahren oder so. Also der ist ja wirklich... Nee, Quatsch, der hat auch gegen Dominic Cruz mal verloren. Weiß aber nicht, wann das war. Könnte trotzdem vor 4 Jahren gewesen sein. Also auf jeden Fall, dieser Kampf lohnt sich. Gucken. Ja. Wer da gewinnt, keine Ahnung. Chris, was denkst du? Hast du einen Tipp, wer gewinnen könnte? Ja, ganz eindeutig ist es knapp. Ja, siehst du? Ja, Demetrius Johnson, der hat natürlich das Championship-Momentum, ne? Aber Benavides, der hat natürlich auch den gewissen Druck. Ich sag Demetrius Johnson, aber sage auch nach 5 Runden Decision. Ich bin gespannt. Ich kann mir alles vorstellen, hoffe aber auf einen langen Kampf mit viel Action. Kommen wir zum Co-Main-Event. Das ist der Co-Main-Event der Loser. In dem Fall Uriah Faber gegen Michael McDonald. Ja, man muss es ja so sagen, Chris. Denn beide haben ja schließlich gegen den aktuellen Interims-Champion Renan Barrau, wie Uli Potowski sagen würde. Ja. Ihre Titelkämpfe. Nichts gegen Uli Potowski. Habe ich gar nichts gegen den Mann. Uriah Faber. Meinst du eigentlich, Uriah Faber hat Probleme, sich sein Kinngrübchen zu rasieren? Es sieht wirklich aus wie ein Arsch. Von Danelle am Kopf. Es sieht aus, wie wenn er wirklich einen Arsch am Kinn hätte. Das ist wirklich Wahnsinn. Also das sieht wirklich aus, wie wenn ein Kind, kleiner, irgendwie so ein Kinderpo am Kinn hängen würde. Das gibt's doch gar nicht, oder? Ja, da hat ja Dominic Cruz bei der Ultimate Fighter-Ausgabe, gibt's ja immer diese ganz großen Bilder dann im Hintergrund, so aufgehangene Bilder von den Coaches. Und da hat Dominic Cruz Uriah Faber einfach einen Stringtanga übers Kinn gemalt. Ja. Und es ist einfach wahr. Es ist ein Arschkin. Da freue ich mich ja mehr drauf auf diesen Fight als aufs Main Event. Ich mich auch. Uriah Faber gegen Michael McDonald ist hochinteressant. Michael McDonald, wie gesagt, zuletzt noch verloren gegen Renan Barrau. Danach gegen Brad Pickett wieder mit einer wirklich 5-Sterne-Performance. Davor ja auch immer geile Performances abgeliefert. Uriah Faber könnte man genau dasselbe sagen. Also gegen Barrau. Das war nichts. Danach mit wirklich guten Leistungen für beide, weiß ich nicht, ob es da schon um einen möglichen Titelkampf geht. Soweit würde ich fast noch nicht gehen. Man muss natürlich auch abwarten, wie geht die Geschichte zwischen Dominic Cruz und Barrau aus, wenn die im Februar, glaube ich, ist es, aufeinandertreffen. Aber auch hier könnte man, denke ich mal, Argumente dafür finden, dass Faber oder McDonald, also ich denke mal, wenn Dominic Cruz gewinnt, und Uriah Faber gewinnt seinen Kampf gegen McDonald, dann würde ich mich nicht wundern, wenn sie Cruz gegen Faber machen, um den Titel. Ich glaube auch, wenn Dominic Cruz gewinnt und McDonald gewinnt, dass es als nächstes den Kampf zwischen Cruz und McDonald geben könnte. Mhm. Für die beide wäre es nur äußerst unglücklich, wenn Hennen Barrau gewinnt. Dann, ich glaube nicht, dass sie den beiden dann schon wieder gleich einen Titelkampf geben. Faber noch eher als McDonald, bei einem Sieg, selbstverständlich. Also das ist auch wieder ein hochinteressanter Kampf. Erstens mal jung gegen alt, kann man so sagen. Uriah Faber ist zwar jetzt nicht uralt. 34 Jahre alt, ja. Ja, ist schon ewig halt dabei. Ja. Und dann hast du halt so einen Typen wie Michael McDonald, der mit 22 Jahren, glaube eine Niederlage, ach, zwei hat er, zwei Niederlagen erst hat, aber schon insgesamt 18 Kämpfe auf seinem Kerbholz mit 22 16 Jahren. Habe ich hier stehen. Hm? 16 Siege hat er. Zwei Niederlagen, macht ach so, 18 ja, klar, Kämpfe. Natürlich. Das ist Mathe, Chris. Das ist Mathe. Das ist es. Das sind die Feinheiten. Und es ist interessant zu sehen, wer sich da durchsetzen wird. Da, auch da tue ich mich wieder schwer, jemanden auszuwählen. Ja? Was mich ein bisschen schutzig macht, du wirst es gesehen haben bei Road to the Octagon, Michael McDonald seit 3,5 Jahren lebt er abstinent. Seit, ist das so? Ja, hat er erzählt. Kein Vögeln. Da staut sich also einiges auf. Kein Vögeln, kein Gewichse. Das ist wirklich... Da kam was die Stimme dem Jungen. Das ist, Der ist in der Blütezeit. Ich meine, besser wird das Ding nie wieder funktionieren als mit 22. Nee. Kann man irgendwie nicht nachvollziehen. Ja, andererseits ist es auch ein gewisser Druck, der sich aufbaut in ihm drin und das entlädt er vielleicht im Oktagon. Ich möchte es mir gar nicht vorstellen. Was man ganz kurz beim Thema Road to the Octagon natürlich auch noch dazu sagen muss, schaut euch diese Doku an, wenn ihr noch Zeit habt vor Samstag. Findet ihr auch bei uns auf facebook.com/mmaradio.de. Lohnt sich auf jeden Fall. Also das ist wirklich wieder, diese Road to the Octagon-Geschichten sind wirklich immer tolle Dokus über die diversen Kämpfer, die dann bei den On-Fox-Shows zum Beispiel dann aufeinandertreffen. Und ja, man erfährt so ein bisschen was über die Kämpfer, also im Privaten, kann man schon so sagen, Chris, oder? Absolut. Ja. Und toll, immer toll produziert. Ja. Und man merkt auch wieder, um den Vergleich zur WWE an der Stelle wieder zu ziehen, wie einfach es ist, Interesse zu wecken. Ich meine, hier gibt es keine Storyline, die sich über mehrere Live-Shows und Pay-Per-Views irgendwie aufbaut, sondern es gelingt, den Leuten einfach zu vermitteln, dass hier zwei Kämpfer aufeinandertreffen, die viel zu verlieren haben und auch viel zu gewinnen. Und damit ist dann schon Interesse geschaffen. Ja. So einfach könnte es manchmal sein für diese Organisation aus Hartford. Gut, was kann ich dir noch über Michael McDonald erzählen? Eigentlich nicht mehr so viel. Wie gesagt, das ist ein auch sehr kompletter Kämpfer, der richtig stark ist, dem ich auch durchaus Chancen eingeräumt hatte, gegen Hennen Barrau irgendwie was zu holen. Aber dann muss man nach dem Kampf dann doch irgendwie sagen, es kam noch ein bisschen zu früh für ihn. Und dieser Uriah-Faber-Kampf ist auf jeden Fall schon so eine Standardbestimmung für ihn. Also wenn er das verliert, könnte ich mir schon vorstellen, dass er sich erstmal hinter so Kandidaten wie Asusau, ja, aber dann hört es auch schon wieder auf, einfinden wird. Ja. Rafael Asusau, das war übrigens der Typ, der gegen TJ Dillashaw den Kampf gewonnen hat. Und ja, das sollte Michael McDonald tunlichst vermeiden, hinter ihn zu fallen, weil dann wird er für längere Zeit, denke ich mal, erstmal keinen Titelkampf mehr bekommen. Mhm. Für Faber ist es halt, ich meine, es ist halt Uriah Faber, der ist immer ein Draw, den kannst du immer reinwerfen, der wird immer, oder der hat seinen Legendenstatus eigentlich schon gebildet sozusagen. Und er hat Warum? Auch, naja, weil er einfach so lange dabei ist, auch bei WEC halt einer der ganz, ganz großen war, Titelträger war und unheimlich charismatischer auch ist und damit viel gewinnt, glaube ich, bei Fans. Also einfach durch sein Auftreten, durch seine Art zu kämpfen und so. Das ist halt einfach jemanden, wenn der in den Oktagon steigt, bis auf wenige Ausnahmen, ist es immer gut, immer unterhaltsam. Und er liefert in der Regel auch ab, außer in Titelkämpfen. Das funktioniert da nicht so gut. Ich kann dir mal sagen, der hat 1, 2, 3, 4, 5 Titelkämpfe jetzt in Folge verloren. Irre. Irre. Und dazwischen alles gewonnen. Das gibt's gar nicht. Er verliert nur Titelkämpfe. Also das ist Best of the Rest. Besser geht's. Besser könnte man Best of the Rest. Das ist ja vielleicht auch so eine Art Legendenbildung, oder? Hm. Er wurde jetzt gefragt, ob er den Titel braucht, um wirklich eine Legende zu werden. Hat er gemeint, nö, brauche ich nicht. Nee, im Gegenteil. Das ist ja auch eine gewisse Melancholie in seiner Karriere, ne? Wenn ich Uriah Faber wäre, würde ich wenn ich einen Titel gewinne, würde ich direkt aufhören. Ja, das stimmt natürlich, ja. Alles erreicht. Mehr brauche ich nicht mehr, ihr Penner. Also, so ich bin Uriah Faber ein bisschen zugeneigter als Michael McDonald, ganz klar. Aber wie sind denn da die Stats eigentlich bei dem Kampf? Das würde mich mal interessieren. Inwiefern? Die nicht die Stats, sondern die Odds, sagt man ja, die Wettquoten. Aber leider sind die noch nicht veröffentlicht auf UFC.com. Das ist echt schwer zu picken. So, also ich würde, glaube ich, irgendwie sagt mir mein Gefühl Michael McDonald und mein Herz, ja, Faber. Worauf du öfters mal in deinem Leben hören solltest. Dann würde ich heute übrigens mit Britney Spears zusammen sein. Das ist eine Geschichte, die erzähle ich ein anderes Mal. Mhm. Aber ich wäre wirklich jetzt mit Britney Spears zusammen, wenn ich auf mein Herz gehört hätte. Ja. So kann es manchmal im Leben laufen. Mhm. Ja, Herz sagt Faber, Bauch sagt McDonald, Verstand sagt McDonald. Es ist schwer. Ich meine, Faber hat halt wirklich gute Kämpfe gezeigt zuletzt. Ja, der letzte war doch so überragend, ne? Ja, der letzte war richtig stark. Alcantara? Richtig, gegen jemanden, der auch sehr, sehr gut ist. Yuri Alcantara war wirklich, wie auch immer man das Alcantara oder Alcantara oder wie auch immer. Von meinem Thiago Alcantara, da wird so ausgesprochen. Deswegen nehmen wir das jetzt auch als richtig an. Da war das schon eine sehr beeindruckende Performance von ihm, das stimmt. Und aber auch gegen Scott Jorgensen und davor gegen Menuvar. Gut, bei Ivan Menuvar muss man mittlerweile sagen, der hat danach auch nicht mehr das Level erreichen können, das er vielleicht früher mal hatte. Von daher könnte man sagen, der war da so ein bisschen ein dankbarer Aufbaugegner. Aber gegen Jorgensen und gegen Alcantara, das waren schon 1A-Performances von Faber. Genauso wie McDonald halt in seinem letzten Kampf gegen Brad Pickett. Deswegen ist es für mich schwer. Ich nehme Michael McDonald. Ich sag Uriah Faber. Oh, wir sind uns wieder. Nee, doch, beim letzten Mal waren wir uns ja eins. Da haben wir beide Johnson genommen. Mhm. Chad Money Mendes trifft auf Nick Lance. Optisch fragwürdig. Aber dagegen können wir nichts machen. Ja, Nick Lance sieht einfach ein bisschen dämlich aus. Ich weiß aber nicht, ob das in so eine Kampfbesprechung unbedingt mit dazugehört. Doch, finde ich schon. Interessant für uns, Featherweight, sprich Dennis Siver. Dennis Siver, Gewichtsklasse. Ja. Mr. Chris, Mr. Roundhouse-Kick. Mr. Roundhouse-Kick, so sieht es nämlich aus. Chad Mendes ist Nummer 1 Herausforderer, oder ja, wird auf Nummer 1 gerankt gegen Jose Aldo. Problem für Chad Mendes, ein ähnliches wie auch für zum Beispiel... Ich kann mich noch an diesen unfassbar wirren Fight gegen Clay Guida erinnern. Das ist doch dieser Toddelkopf gewesen, ne? Ja, den hat Chad Mendes als allererstes ausgenockt. Vorher völlig destroyed hat er den. Ja, vorher hat das noch keiner so hingelegt. Aber er hat halt gegen Aldo schon verloren. Und zwar wirklich mit einem unfassbaren Kniekick oder ja, wie nennt man das? Kniekick, ja, kann man so sagen. Also das war wirklich unfassbar und die Szenen werde ich auch nicht vergessen. Jose Aldo ist dann über den Oktagon in die Zuschauerränge gerannt. Ja. Nee, das macht er sonst nicht. Er springt sonst vielleicht mal raus, aber in die Zuschauermenge reinrennen und sich da. Das hat er aber nach dem Fight auch gemacht, beim Fight danach. Nee. In Brasilien. Nee. Doch. Da war er nicht in der Zuschauermenge drin. Das war das Besondere. Das wird ja heute noch gezeigt bei diesen Hype-Videos um Jose Aldo. Der ist zwar dann aus dem Octagon auch schon mal rausgesprungen, aber nicht mitten in den Fans dran versunken. Das gab's nur in diesem Kampf. Aber ist auch egal. Auf was ich nämlich hinaus wollte, ist, dass Chad Mendes leider Gottes da relativ eindeutig verloren hat und dann auch hier wieder versucht hat, eine Winning-Streak aufzubauen. Das ist ihm gelungen. Gut, gegen McKenzie und gegen Mesa oder Metza, oder wie der heißt, das würde ich jetzt noch nicht unbedingt als große Competition ansehen, aber Darren Elkins und Clay Guida musst du auch erstmal besiegen und alles Knockout. Jetzt ist das kommt natürlich noch dazu, da sagt wieder der gute Dwayne Ludwig Hallo, glaube ich, und jetzt halt gegen Nick Lance heißt es abliefern und dann... Was kann ich denn von Nick Lance erwarten? Junger, kennst du dieses Gatekeeper-Geschwafel? Also ja, na sicher, na klar, Go-Through-Guy. Ja, also irgendwie habe ich das Gefühl, dass Nick Lance so ein Typ ist. Mhm. Also für Chad Mendes jetzt natürlich nicht mehr. Bei uns im Nordosten sagt man, der ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Ja, er ist schon eher Fisch, wenn ich jetzt Fisch als das Bessere ansehe. Ich weiß nicht, das wirkt halt wie so ein Kampf, der noch mal ein bisschen Zeit schinden soll. So, weißt du, so vom Gefühl her glaube ich, dass die UFC jetzt einfach erstmal Aldo gegen Ricardo Lamas machen wollte. Und jetzt ist halt die Frage, gibt es nach dem Lamas-Aldo-Kampf möglicherweise, sollte ja, Chad Mendes gewinnen, gibt es dann den Rückkampf zwischen Aldo und Mendes? Oder, was wir ja auch in dieser Woche schon erfahren haben, es gibt ja noch einen Herrn Pettis, der gern gegen José Aldo antreten würde. Ja, super. Oder ziehen die das vor? Also für mich, wenn ich in dieser Featherweight-Gewichtsklasse so gucke, dann hast du Mendes und Lamas und dann fängt es schon so ein bisschen an, kriselig zu werden. Frankie Edgar hat einen Titelkampf erst gehabt. Cub Swanson sah ganz gut aus zuletzt, aber ist, glaube ich, noch nicht ganz da oben anzusiedeln. Dustin Poirier, Dennis Siver, die sind alle, das ist alles keine Competition für da oben. Es gibt natürlich in der Gewichtsklasse noch einen gewissen Conor McGregor, aber der ist, denke ich mal, auch noch ein bisschen von dem Titelkampf entfernt, obwohl man weiß nie, aber so ganz aus der Kalten werden sie ihn nicht gegen Jose Aldo stellen. Deswegen behaupte ich, wenn Chad Mendes diesen Kampf gewinnt, dann hat er gute Chancen, dass sein nächster Kampf ein Titelkampf wiederum ist. Und bei Nick Lance, ja, Riesenerfahrung, ewig dabei, ist definitiv kein schlechter, aber Chad Mendes muss ihn besiegen und ich denke auch, dass Chad Mendes ihn besiegen wird. So, da lege ich mich jetzt einfach mal fest. Was? Chad Mendes, aber sowas von. Sowas von. Also. Ist er durchgeflügt durch die letzten Fights nach seinem José Aldo-Fight? Also das sollte schon mit dem Teufel zugehen, wenn Chad Mendes da nicht... Und was du erzählt hast gegen den gegen José Aldo, der ist ja auch der einzigste... was ist denn das? Bantam? Nee, Featherweight ist der. Ja, Featherweight, genau. Den es jemals gab. Und, ja, stimmt, da haben wir auch noch nicht erst drüber geredet, ja. Ja, also das ist Chad Mendes. Ich glaube auch, dass es da auch irgendwann nochmal einen Fight geben wird zwischen José Aldo und Chad Mendes. Würde ich mich drauf freuen, weil Chad Mendes halt wirkt so für mich, also homoerotischer Ebene oder wie? Nee, Dwayne Ludwig wurde gefragt, welcher seiner Kämpfer sich am meisten entwickelt hat von den Alpha-Male-Guys. Mhm. Er hat dann gesagt, dass Castillo derjenige ist, der sie am meisten weiterentwickelt hat. Kann ich natürlich nicht so gut beurteilen, weil Castillo so ein bisschen unter meinem Radar so hinweg fliegt und mich nicht so mitreißt. Und von den Jungs wie halt eben Uriah Faber, Benavides, Mendes, Dillashaw und wer ist der Ultimate Fighter Gewinner jetzt nochmal? Auf jeden Fall der. Gefällt mir die Entwicklung von Chad Mendes am besten. Deswegen würde ich mich da sehr drüber freuen, wenn der nochmal einen Titelkampf sich ergattern könnte. Mhm. Gut, dann kommen wir jetzt zu Joe Lauzon gegen Mack Danzig. Joe Lauzon 11 Fight Bonuses hat der bekommen. Mhm. Also gehört damit Nate Diaz und Anderson Silva zu den Top Bonus Guys sozusagen in der UFC. Mhm. Sprich, da ist eigentlich Excitement garantiert. Wäre da nicht dieser letzte Michael Johnson Kampf, das war eine Katastrophe, fand ich, von Joe Lauzon. Ja, das ist halt auch ein Typ. Sieht auch schon so spooky aus, der Typ. Ja, er ist wahnsinnig sympathisch. Also ich mag den einfach so von seiner Art auch sehr. Ist einfach ein lockerer Typ so und er trifft jetzt auf Mac Danzig. Die sind beide eigentlich so, was die Kampfrecords angeht und die Vergangenheit, jetzt die nahe Vergangenheit, relativ gleichzusetzen so. Also die gewinnen halt mal und verlieren halt mal und das zwei Niederlagen, ne? Beide kommen aus zwei Niederlagen, genau. Da tue ich mich ganz schwer. Ich hoffe einfach, dass es ein geiler Kampf wird. Wenn ich ganz ehrlich bin, ist es alles, was ich von den beiden jetzt erwarte, dass es ein geiler Kampf wird. Okay, das ist ja nicht gerade wenig. Ja, es ist so eine Art kleiner People's Main Event, nachdem ja Matt Brown gegen Carlos Condit weggefallen ist, aufgrund der Verletzung von Matt Brown. Ist das so ein bisschen so der People's Main Event sozusagen, also wo halt einfach was für die Zuschauer gemacht wird und wo man dieses ich muss hier was beweisen irgendwie wegstreichen kann. Beide haben alle schon gezeigt, was sie, glaube ich, drauf haben und besser werden sie nicht mehr, ist so mein Gefühl. Und die sollen jetzt einfach für Unterhaltung sorgen. Deswegen vielleicht auch bewusst als Main-Card-Kickoff sozusagen eingesetzt von der UFC. Hm. Aber ich kann es nicht einschätzen. Also wenn Lauzon so kämpft wie zuletzt in seiner Heimatstadt in Boston, war ja die Geschichte da. Also er kommt nicht direkt aus Boston, aber er ist halt aus, oh Gott, jetzt wird's schwierig, Massachusetts. Und hey! also wenn er da so auftritt, dann wird's nicht besonders unterhaltsam. Aber ich hoffe, dass er völlig durchdreht jetzt und beweisen will, dass er es doch noch drauf hat und es dann wirklich zu einem irren Kampf kommt. Da würde ich mich drüber freuen. Wer da gewinnt, das ist einerseits scheißegal und andererseits auch nicht relevant, aus meiner Sicht. Also es wird keiner davon irgendwie großartig was haben, wenn er gewinnt. Also halte ich für unwichtig, wer da gewinnt. Hauptsache ein geiler Kampf. Hm. Kann man aber gut weggucken. Überhaupt die Main Card, leider, Carlos, ich habe es gerade gesagt, Carlos Condit gegen Matt Brown weggefallen. Das war so mein Kampf, auf den ich mich noch mehr gefreut habe, als auf Johnson gegen Benavides. Aber wie gesagt, Johnson, Benavides, Faber, McDonald, das sind zwei großartige Kämpfe. Lauzon gegen Danzig hat Potenzial, interessant und unterhaltsam zu werden. Und Mendes gegen Lenz könnte halt so ein typischer Erstrunden-Knockout sogar werden. Also diese Main-Card, die sieht schon gut aus. Klasse ist die Main-Card. Ja, die sieht schon gut aus, da kann man nichts sagen. So, dann gibt's Court McGee, der trifft auf Ryan LaFlair. Court McGee sollte ja eigentlich auf den guten Herrn Gastelum treffen, der sich dann verletzt hat. Jetzt geht's gegen Ryan LaFlair, unbesiegt Ryan LaFlair. Und das war der Typ, der uns in Brasilien schon so wahnsinnig gelangweilt hat. Mhm. Der jetzt wieder in den Oktagon steigen wird. Ja, Court McGee ist auch ein bisschen ein irrer Kämpfer so. Also der geht halt auch wirklich durch die Brennnesseln sozusagen. Wirft alles nach vorne und versucht die Kämpfe relativ offensiv zu entscheiden. Also da ist nicht viel mit Deckung oben und so. Der legt da eher den zweiten Gang ein. Und Ryan LaFlair haben wir ja gesehen gegen Santiago Ponzinibbio. Ponzinibbio, diese Namen von diesen Brasilianern, ist wirklich Wahnsinn. Das ist halt so ein typischer Grappler und nicht ganz so unterhaltsamer Kämpfer. Deswegen, ich hoffe, dass Court McGee das Ding irgendwie oben halten kann und Ryan LaFlair ordentlich die Fresse verdrischt. Okay. Ja, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Ryan LaFlair das Ding in seiner ekelhaften Art und Weise für sich entscheidet. Ja, aber der Kampf an sich, weiß jetzt nicht, ob er ein Prelim-Main-Event würdig ist. Ja, aber man muss ihn einfach sehen, weil Ryan LaFlair gegen Court McGee, da treffen halt zwei Styles so ein bisschen auch aufeinander und das finde ich auch immer interessant. Gelingt es Court McGee, das Ding praktisch so zu drehen, dass seine Vorteile, dass er seine Vorteile ausspielen kann und oder andersrum gelingt es LeFlair, seinen Stil durchzusetzen. Also das gefällt mir schon, die Ansetzung. Könnte interessant werden. Mhm. Danny Castillo ist, wie gesagt, der vierte Mann im Bunde von Team Alpha Male. Trifft Castillo. Auf Castillo? Castillo. Ja, Castillo. Ja. der heißt so, Chris. Er ist Danny Castillo. Castillo. Castillo. Castillo. Castillo. Danny Castillo trifft auf. Er ist niemals Castillo. Castillo. Castillo. Nee. Das Doppel-L wird doch als I gesprochen bei denen. Danny Castillo. So sagen wir es. Aus welchem Land kommt denn der? Was? Aus welchem Land kommt denn der? United States of America. Okay. Trifft auf Edson Barboza. Edson Barboza steht aus meiner Sicht für unterhaltsame Kämpfe. Danny Castillo nicht so much. Not so much. Also das ist für mich... International Guy. Ist für mich jetzt nicht so... ich weiß auch nicht, irgendwie finde ich den langweilig. Ja, gegen Tim Means den Kampf fand ich öde. Davor gegen Paul Sass den Kampf fand ich scheiße. Gegen Michael Johnson sehe ich gerade, hat er verloren. Ich weiß auch nicht. Also der passt auch überhaupt nicht in dieses Team Alpha mehr so rein. Von seinem ganzen Stil finde ich den am unspektakulärsten. Und die anderen Jungs sind ja dann doch eher ein bisschen unterhaltsamer. Und Edson Barboza, der kann schon was zeigen. Also ich frage mich zwar bis heute noch, wie das gegen Jamie Warner eigentlich passieren konnte, die Niederlage, der Knockout. Aber war halt eben so. Danach hat er die beiden Kämpfe gewonnen, gegen Martins und gegen Oliveira. Und jetzt gegen Danny Castillo ist das natürlich nochmal eine Möglichkeit, sich so ein bisschen einen Namen zu machen. Vor allen Dingen als Brasilianer dann in den USA ist es immer gut, denke ich mal, wenn du da schon mal auf einer Fightcard bist, weil das doch ein bisschen mit mehr Interesse verfolgt wird als diese brasilianischen Fight Nights. Doch, finde ich schon gut. Mein Tipp hier ganz klar, Edson Barboza und auch hier die Kampfempfehlung. Also solltet ihr euch angucken, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Okay. Chris, ich glaube, du hast von beiden noch nicht allzu viel mitbekommen, oder? Mm-mm. Okay, mm-mm. Aber Barboza, das habe ich schon einige Erzählungen von dir. Ich möchte gar sagen, Schwärmereien von dir mitbekommen. Ja, also da kann ich dir empfehlen, die Prelims zu verfolgen, sollte es dir möglich sein. Mm-hmm. Jetzt kommen wir zu einem Kampf, der könnte Fight of the Night werden. Bobby Green gegen Pat Healy. Pat Bam Bam Healy. Also Bobby Green ist ein Typ, den könnte man noch kennen von Fight for the Troops. Da hat er gewonnen gegen James Krause. Das war Prelims, ne? War das Prelims? Das könnte ich jetzt nicht schwören. Das war aber auf jeden Fall die Nummer, vielleicht erinnerst du dich an, als es zweimal diesen Tiefschlag gab. Und beim dritten Mal, und dann der dritte war... Genau, wollte der Typ das so ein bisschen ausnutzen und hat sich zu Boden fallen lassen und hat dann... Dann hat der Referee aber dafür darauf entschieden, nö, also hier, es war ein Knockout gegen James Krause. Und dieser Bobby Green trifft jetzt auf Pat Bam Bam Healy. Der Name ist Programm. Also bei dem fliegt schon mal die eine oder andere Faust. Der hat eine interessante und gute Performance gegen Jim Miller abgeliefert, hat den Kampf gewonnen, musste aber dann den Sieg wieder herschenken, weil er mit Marihuana im Blut danach positiv getestet worden ist, so muss man sagen. Hat dann gegen Khabib Nurmagomedov verloren bei 165 und will natürlich jetzt wieder an die erfolgreichen Zeiten anschließen, anknüpfen. Sozusagen. Anknüpfen, genau, so sieht's aus. Und hochinteressanter Kampf könnte wirklich Bobby Green gegen Pat Healy stelle ich mir hier extrem unterhaltsam vor. Ich glaube, da fliegt alles. Da fliegt wirklich alles. Das ist mein People's Main Event. Meine Kampfempfehlung, mein Geheimtipp für UFC on Fox 9. Green gegen Healy. Diesen Kampf darf man sich nicht entgehen lassen. Völlig, okay. Ja, also das ist für mich wirklich, hätte ich nichts dagegen gehabt. Ekstase. Ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn sie diesen Kampf hochgezogen hätten für Matt Brown gegen den anderen, Carlos Condit. Oh doch, auf diesen Kampf freue ich mich tierisch. Ich tippe auf Bobby Green. Okay. Dann gibt Scott Jurgensen sein Flyweight-Debüt gegen Zach Makowski. haben wir ja gelernt, Mikowski, ehemaliger Bantamweight-Champion. Eigentlich sollte Scott Jurgensen auf dem, John Dodson treffen. Der hat sich jetzt noch kurzfristig verletzt. Deswegen gibt es die Chance und das Debüt von Mikowski. Ja, Jurgensen ist auch so ein Kämpfer, der mich seltenst überzeugt hat irgendwie in den letzten Kämpfen. Gut, er hat natürlich jetzt ein paar Niederlagen einstecken müssen. Wenn man mal die Geschichte gegen John Albert abzieht, gegen Faber verloren, gegen Wineland verloren, gegen Burrell verloren, als er noch nicht Champion war. Er selber hat gesagt, er ist jetzt nicht ins Flyweight gegangen, weil er die Niederlagenserien über sich ergehen lassen musste, sondern eigentlich war das schon geplant, bevor er gegen Faber im April den Kampf hatte. Ja, kann man jetzt glauben oder nicht, ist auch eigentlich scheißegal. Bei Scott Jurgensen, der muss mich jetzt erstmal wieder auf seine Seite ziehen. Also die letzten Kämpfe von ihm fand ich alle nicht so besonders. Jetzt mal gucken gegen Mikowski, den kann ich halt nicht einschätzen. Der hat 20 Kämpfe, 16 gewonnen, 4 verloren. Den kenne ich nicht und kann ihn nicht einschätzen. Deswegen interessanter Kampf zum Gucken, wie macht sich Jurgensen im Flyweight und wie macht sich ein ehemaliger Bantamweight-Champion in der UFC. Deswegen auch hier sollte man sich angucken. Sam Stout gegen Cody McKenzie. Hands of Stone wird wieder in den Octagon steigen. Sam Stout, den wir bewundern durften gegen James Krause im Sommer 161, hat er verloren. Davor, jetzt gucke ich gerade, gegen Fodor gewonnen, gegen McAdessy verloren, gegen Spencer Fisher gewonnen, gegen Thiago Tavares verloren. Also ich glaube, man spricht da von so einer Art Inkonsistenz. Und der gute Cody McKenzie hat gegen Leonard Garcia gewonnen. Das ist schon mal nicht schlecht. Gegen Chad Mendes verloren. Kann ich zu beiden... Also ich kann mich an die Kämpfe erinnern von Sam Stout, an die letzten Kämpfe erinnern von Sam Stout und Cody McKenzie. Aber das ist mir zu wenig, um hier eine wirklich... Tja... hilfreiche Aussage zu treffen, was uns da erwartet. Okay. Na, also da tue ich mich ein bisschen schwer. Ich glaube, Cody McKenzie ist so ein bisschen mehr so ein Grappler. Vielleicht ins Jiu-Jitsu rein, aber wie gesagt, das ist so eine gefühlte Sache. Könnt ihr auch falsch liegen, aber Sam Stout wird ja auch auf UFC auch mit 90% Striking Skills angegeben. Also das scheint definitiv einer zu sein, der gerne mal die Fäuste fliegen lässt. Ja, bin ich immer wieder gespannt. Bei Kämpfen, wo ich jetzt erstmal nicht weiß, was uns da erwartet, bin ich immer gespannt. So, der nächste Kampf, darauf freue ich mich dann wiederum sehr. Abel Trujillo trifft auf Roger Bowling. Und diesen Kampf gab es vor noch gar nicht allzu langer Zeit schon mal. Und zwar bei UFC, was war das? Fight Night, bei der ersten Fight Night, genau, auf Fox Sports One. Da gab es diesen Kampf zuletzt. Und der ging, wie nennt man das? Also der ohne Sieger ging der praktisch aus. Ja? Also er musste in der zweiten Runde gestoppt werden, weil es, war es das Knie gegen den Kopf von Bowling? Ja, irgendwie so. Trujillo hat, glaube ich, Roger Bowling am Kopf getroffen, wirklich extrem, mit dem Knie. War das so? Also auf jeden Fall gab es halt so einen Abbruch, weil es einen illegalen Schlag eigentlich gab, wenn ich mich richtig erinnere, von Trujillo. Oder Bowling konnte nicht mehr weitermachen. Irgendwie, auf jeden Fall, der Kampf war bis dahin großartig. Der war wirklich großartig bis dahin. Deswegen hat es mich auch so geärgert, dass er so geendet ist. Deswegen habe ich das in mir abgespeichert drinne. Diesen Kampf will ich unbedingt nochmal sehen. Und die UFC hat es wahrgemacht. Trujillo gegen Bowling, auch hier kann ich nur empfehlen, sich diesen Kampf dringendst anzugucken. Das könnte ein richtig starker Kampf werden. Bowling mag ich ja besonders, habe ich auch, glaube ich, schon mal gesagt hier in dem Podcast. Der hat aber irgendwie so ein bisschen das Problem, dass er es nicht so richtig auf die Matte bringt. Also ich glaube, dass der Riesenpotenzial hätte, aber irgendwas fehlt dann dennoch. Ich weiß nicht, ob das eine Konzentrationssache ist. Aber auch schon bei Strikeforce hat er immer wieder sehr dominante Performances gehabt, in denen er trotzdem immer wieder so Blackouts hatte und fast die Kämpfe dann noch verloren hätte. Also irgendwie bringt er es dann doch nicht alles zusammen, aber er hätte eigentlich das Talent dazu, ein ordentlicher UFC-Fighter zu werden. Wünsche ich mir, dass er das Ding gewinnt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Darren Uyenuyama. Mhm. Das würdest du auch so sagen? Ja, mit Sicherheit. Trifft auf the Turkish Delight. Ja, so heißt er halt. Alptekin Öçkilic. Halt die Fresse, sag ich da nur. Ich glaub, cool wäre natürlich, wenn er den Alptekin Baba Öçkilic heißen würde. Das wäre gut. Wer ist wieder Babo? Kommt da rein. Und zwar mit der anderen Version, die wir heute zu Beginn gehört haben. Wer ist hier der Babo? Kommt da rein, gehüpft. 9 Kämpfe, 8 davon gewonnen, ein Kampf verloren. Ja, da schlägt mein Herz natürlich schon für den Türken, ganz klar. Obwohl er ja, wenn ich das hier richtig sehe, in St. Louis kämpft. Kommt aus Istanbul, aber da sind mir die Türken halt einfach näher. Das ist ja, eigentlich ist das ja unser Brudervolk mittlerweile. Mhm. Doch, und da bin ich dann absolut immer für den Türken. Ja, weil die gehören einfach hier zu uns schon mittlerweile. Oder wir zu denen, wie auch immer. Der Darren Uyanoyama, dem würde ich zwar jetzt so ein bisschen mehr Qualität zusprechen. Einfach, weil ich von ihm schon mehr Kämpfe in der UFC gesehen habe. Deswegen, nicht weil ich habe Öçkilic, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, noch nie kämpfen sehen. Ja, aber ich wünsche mir, dass er das Ding gewinnt. Chris, gehst du mit mir da konform? Absolut. Wenn man die Möglichkeit hat, einen Europäer zu supporten, dann sollte man das auch tun. Mir geht es ja explizit um die Türken. Also ich würde nicht für jeden Europäer sein, aber die Türken kommen, Alter, das ist das... Nee, wenn es ein Franzose wäre, würde ich sagen, das ist ein dummes Schwein. Kommt drauf an, welcher Franzose? Nee, alle. Louis Dufiné würde ich anfeuern. Ja, kann ich mir aber auch gut im Oktagon vorstellen. Ja. Das ist ja mal großartig. Louis Dufiné im Oktagon. Gegen Uriah Faber. Kann ich mir richtig vorstellen. Ja. Wieso gegen Uriah Faber, Louis Dufiné? Von der Größe her würde es gut passen. Ach so. Ja, also da freue ich mich drauf. Freue ich mich wirklich drauf. Auf das Debüt von Öçkilic. Werde ich mir wahrscheinlich dann live angucken und den Rest später zu Gemüte führen. Gut, das war unsere kleine Vorschau auf UFC und Fox 9, Chris. Und gleichzeitig muss man natürlich dazu sagen, das ist das vorletzte Event in diesem Jahr. Ja, aber noch nicht die letzte Ausgabe MMA Radio. Nein, aber ich wollte jetzt überleiten. Denn wir haben ja in der letzten Ausgabe, ist ja schon angesprochen, wir wurden so ein bisschen gefragt, ja, hier könnt ihr nicht mal eure Fighter of the Year und Fights of the Year und Pipapo. Mhm. Und wir haben darüber beratschlagt und uns ist aufgefallen, dass wir darauf nicht so besonders stehen. Deswegen gibt es von uns wieder eine Sendung, die haben wir uns einfallen lassen. Ich glaube, wir waren die allerersten, die sich das einfallen lassen und haben. Vor Dekaden bei Non-PG. Nee, gab es auch so noch nie. Ja, ja. Wir haben immer ein paar schwache Ableger, aber klar. Ja. Und zwar Glücksrad machen wir. Mhm. Anstelle vom Fighter of the Year machen wir Glücksrad. Aber wann das soweit ist, erfahrt ihr dann noch rechtzeitig. Chris, ich muss auflegen, wird zu teuer. Okay, tschüss. Tschüss.